Krach, Knall! Ich hab eine Kanone und damit ballere ich in Counter-Strike alles Gegner weg! Bang. Voll auf die Fresse! Auf meiner Kanone kommt keine Kugel. Die Kanone schießt Bratwurst. Die Bratwurstkanone. Die Bratwurstkanone. Grün hat sie auch, lasch voll auf die Schnauze, Suppengrün im gegnerischer Fresse. Die Bratwurstkanone. Counter-Strike ist Server von Roleplayers. Wir schießen mit einer Bratwurstkanone die Gegner auf die Hoden. Auf die Fresse, mein Kleiner, auf die Fresse. Ach so. Die Bratwurstkanone. Mit dem Ding werde ich der Tussi da drüben mal so richtig vor den Latz ballern. Bratwurstschuss! Flatsch! Das Ding voll in ihre Fresse! Wahnsinn! Es steckt ihr im Hatz! Und die Alte schreit auch noch nach Lätscher! Die Bratwurstkanone! Die Bratwurstkanone.